Auch an mir wird offenbaren. Jetzt wein ich, da das Weltgetümmel bei meinem Jammer fröhlich scheint. Bald kommt die Zeit, da sich mein Herz erfreut und da die Welt einst ohne Tröste weint. Feinde ringt und schlägt, dem wird die Krone beigelegt, denn Gott trägt keinen nicht mit Händen hinein.